In Rostock befindet sich ein großer Kasernenkomplex. Auf den sind jetzt noch weitere Aufgaben gekommen. Also es sind zwei Entwicklungen, die meiner Meinung nach aber auch zusammenhängen. Also zuerst wurde oder wird auch immer noch jetzt in den letzten Jahren die komplette Führung, Kommandostruktur und Planstruktur der deutschen Marine in Rostock zentriert. Dazu wird auch ein fettes neues Gebäude gerade gebaut, das alleine 53 Millionen Euro kostet. Also das ist die eine Entwicklung. Und die zweite Entwicklung ist, dass dieser Standort in Rostock jetzt auch noch das NATO-Marinekommando für den gesamten Ostseeraum bald beherbergt. Alle Marinestandorte, die es in Deutschland gibt, werden von Rostock aus kommandiert und geführt. Und welche NATO-Struktur kommt dann jetzt noch dazu mit dem neuen Gebäude ETC? Dieses neue Gebäude ist nicht nur praktisch für die NATO, soweit ich weiß, sondern auch eben schon Teil dieses Zentrierungsprozess der Führungsstrukturen der deutschen Marine. Aber praktisch, was an NATO dazu kommt, ist eben NATO-Kommandostruktur für die Marine mit dem regionalen Fokus Ostsee. Da gibt es diesen Fokus auf den Ostseeraum. Das heißt, dass in Zukunft eben von Rostock aus alles, was an NATO-Marine-Aktionen auf der Ostsee läuft, also vor allem im Moment sind das diese ganzen Übungen, die da in der Ostsee stattfinden, wird dann von Rostock aus kommandiert und geplant auch. Zum Beispiel jetzt im November steht eine fette Übung an, die Trident Juncture heißt die. So wie es aussieht, die größte NATO-Übung seit 2002 und da sind 40.000 NATO-Soldaten aus 30 NATO-Staaten beteiligt. Nicht nur Polen, Litauen, Estland, Lettland. Das ist größer. Und es sind sogar nicht nur NATO-Staaten, also Schweden und Finnland, die ja nicht NATO-Mitglieder sind, die nehmen auch an diesen Übungen teil, manchmal. Zum Beispiel jetzt bei dieser Trident Juncture-Übung, die im November ansteht. Diese ganzen Übungen, die beziehen sich ja im Endeffekt darauf zu zeigen, dass die NATO direkt vor der russischen Küste sehr präsent ist, oder? Würde ich sagen, wahrscheinlich die eine der wesentlichen Bedeutungen dieser Übung ist praktisch Präsenz zeigen gegen Russland. Aber es hat auch eine interne, also praktisch NATO-interne Funktion, dass man seine eigenen Streitkräfte aus den einzelnen unterschiedlichen Ländern zusammenführt und eben probt, dass man auch zusammen handlungsfähig ist. Aber praktisch, dass man Kommandostrukturen aufeinander abstimmt, dass man die Kapazitäten, die den einzelnen NATO-Staaten da sind, aufeinander abstimmt und so weiter. Dass man die Fähigkeit aufbaut, gemeinsame Lagebilder zu erstellen, Daten zu sammeln und zusammen auszutauschen. Und diese NATO-Führungskaserne in Rostock, die jetzt neu entsteht, die koordiniert dann vor allem den Ostseeraum oder auch noch andere Gegenden? Deren Aufgabenbereich ist explizit der Ostseeraum. Hängt die dann mit welchen anderen NATO-Strukturen noch zusammen? Naja, sie ist halt ein Teil von den kompletten NATO-Führungsstrukturen, die es gibt. Zum Beispiel wird ja gerade in Deutschland noch ein zweites NATO-Kommando aufgebaut, nämlich in Ulm. Praktisch von der Funktionsweise hängt die natürlich zusammen. Also grob gesagt, über Ulm läuft halt alles, was praktisch von Südeuropa und Westeuropa kommt. Und Rostock ist dann eher relevant für die Truppen, die aus den USA kommen und Großbritannien und so weiter. Die Truppen, die dann über den Nordatlantik kommen würden, die müssten ja dann über die Ostsee, um nach Russland zu kommen. Das ist praktisch dieses Worst-Case-Szenario, das in der NATO geplant wird. Innerhalb der BRD mit Rostock und Ulm dann die Hauptkoordination bzw. NATO-Führung eines potenziellen Krieges dann mit Russland laufen würde? Ich glaube, so direkt kann man es nicht sagen, aber sie sind eben wesentlich daran beteiligt, den Nachschub und die Logistik und so zu organisieren. Wie groß ist dann die Militäreinheiten, die in Rostock dann dauerhaft stationiert sind? multinationale Truppen. Ich glaube, es ist sowas wie 30 Dienstposten oder so, aber das müsste ich nachgucken. Also es ist nicht so, dass da jetzt in Rostock irgendwie NATO-Truppen stationiert werden würden, sondern es ist tatsächlich wirklich eine Kommandostruktur. Das heißt, es geht um wenige Leute, die dann da von da aus die Massen an Truppen kommandieren, die aber an anderer Stelle sind dann. Wo war bisher diese NATO-Führung für die Marine? In der Form gab es diese Struktur nicht. also das NATO-Marinekommando in Rostock hatte diesen expliziten Fokus auf die Ostseeregion. Und in der Form gab es das nicht. Also in der Form ist es eine neue Struktur. Und ich glaube, allgemeine NATO-Marinekommandostruktur sitzt irgendwo in England. Es wird eine komplett neue Struktur aufgebaut für die Konfrontation, die potenzielle mit Russland? Ja, genau. Das wurde dann 2014 praktisch als Reaktion auf Deeskalation in der Ukraine und darauf ja dann praktisch die, was ja so ein Schnitt war in der, oder auch zu einem Schnitt gemacht wurde in der Beziehung zwischen den NATO-Staaten und Russland. Daraufhin hat die NATO eben beschlossen, neue Truppenstrukturen und neue Kommandostrukturen aufzubauen, um sich eben, wie sie dann intern sagen, dieser neuen Sicherheitslage in Osteuropa anzupassen. Und dieses NATO-Marinekommando in Rostock, aber auch eben das NATO-Kommando in Ulm, sind eben genau solche neuen Kommandostrukturen, die gerade aufgebaut werden, eben als Reaktion auf die verschlechternden Beziehungen zu Russland. Wobei man da immer dazu sagen muss, dass diese verschlechternden Beziehungen zu Russland ja nicht irgendwie eine Naturkatastrophe sind oder so und auch nichts mit der mentalen Instabilität von Putin oder so zu tun haben, sondern die sind ja eine Konsequenz von der Politik, die die NATO-Staaten und auch die EU-Staaten in den letzten Jahrzehnten getrieben haben mit ihrer Osterweiterung und so weiter. Während des Kalten Krieges lief die sozusagen die Grenze der Einflussgebiete von dem NATO-Block und der damals der Sowjetunion lief ja noch durch Deutschland. Und inzwischen ist es ja so, dass Deutschland fest in dem NATO-Block verankert ist und die Grenze läuft jetzt tausende Kilometer weiter östlich eben in Finnland durch die Ostsee, die baltischen Staaten, Polen und dann durch die Ukraine und ins Schwarze Meer. Also praktisch über die Osterweiterung hat sich die NATO bis 2014 ihr Territorium massiv nach Osten erweitert und ich würde sagen, diese Einschätzung, dass es 2014 einen Schnitt gab, den es ja in der NATO gibt, der stimmt eigentlich. Aber praktisch, die Phasen sind nicht, wie man in der NATO sagt, bis 2014 war irgendwie alles friedlich und es gab keine Großmächte, die irgendwelche geopolitischen Interessen verfolgt haben und 2014 ist jetzt Putin durchgedreht, sondern was eigentlich passiert ist, ist, dass bis 2014 lief eben die NATO und die EU-Osterweiterung, aber eigentlich auch schon 2008 mit dem Georgienkrieg, aber dann tatsächlich 2014 hat dann Russland unmissverständlich signalisiert, bis hierhin und nicht weiter. Und in der NATO gibt es jetzt einen Strategiewechsel, dass man eben das Gebiet, das NATO-Territorium, das man sich über die Osterweiterung einverleibt hat, jetzt militärisch absichert. Und das ist genau, warum eben diese ganzen neuen Kommandostrukturen entstehen, wie in Rostock und in Ulm, aber eben auch die Truppenstationierung, die letztes Jahr, also 2017, umgesetzt wurden. 4 NATO-Bataillone in Estland, Lettland, Litauen und eins in Polen mit jeweils 1000 Soldaten. Das ist auch Teil davon. Von denen übrigens Deutschland auch eins stellt. Also das in Litauen hat Deutschland gestellt.